Massenmedien vieler Länder berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit des verehrten Genossen Kim Jong-un. Die russischen Nachrichtenagenturen TASS und DW-ROS, die chinesische Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die indische Zeitung Rising Europe und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und des nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten Nachricht über die Inspektion des Kommandostabs des 380. Großen Truppenverbandes der koreanischen Volksarmee durch Kim Jong-un. Auf der Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan erschien Nachricht darüber, dass sich Kim Jong-un mit den Teilnehmern des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas zum Andenken fotografieren ließ. Mit dieser Nachricht teilte die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen mit, dass er den Fischereibetrieb 25. August der koreanischen Volksarmee besuchte, der einen neuen Mythos beim Fischfang schafft. Die Massenmedien zeigten die Bilder vom verehrten Genossen Kim Jong-un.